Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Klingding heute am 19.12.2014 mit einem Studiogast. Nina Ozan ist mit im Studio und wir haben uns ein Thema ausgesucht, das in beiderseitigem Interesse ist oder wo wir uns die letzten vier Wochen intensiver damit befasst haben, und zwar Michel Gillot und die Musik concrètement, auch manchmal geschrieben, oder die Kunst fixierter Klänge oder akusmatische Musik. Zu den drei Begriffsfeldern. Die drei Begriffsfelder bezeichnen eine Musik, bei der nicht sichtbar ist, wie und mit welchen Mitteln die Klänge erzeugt werden, deren Klangquellen oft nicht über das Hören identifizierbar sind. Entwickelt und komponiert wird die Musik im Studio. Mikrofonaufnahmen von konkreten Schallereignissen werden bearbeitet, korrigiert, montiert. Dann das auf einem Speichermedium fixierte Werk im Konzert über Lautsprecher in den Konzertraum projiziert. Für diesen Fall erfand François Beil Anfang der 70er Jahre das Acousmonium, ein Lautsprecherorchester mit 80 Lautsprechern, die über ein Mischpult gesteuert eine genaue Platzierung von Klängen im Raum vornehmen können. Das also kurz skizziert das Thema der nächsten zwei Stunden Klingding bis 0 Uhr. Und wir haben begonnen mit einem Stück auch von Michel Gillot, L'Oiseau en Cage. Das war ein Wunsch auch von Nina. Vielleicht kannst du kurz darüber sprechen, wie der Wunsch zustande kam. Ja, hallo Heine. Danke für deine Einladung, hier heute mit dir im Radio zu sein. So Oiseau en Cage, ein von den Stück von diesem neuen Album, die in Brokkoli erscheint, im November ist. Und ich finde, dass es gut zu fangen war, dass es gut war, anzufangen mit einem Stück von der Früharbeiten von Michel Gillot, als er noch ganz jung war und gar nicht mit Pierre Schaeffer gearbeitet hat. Wobei das ja so in, wobei das ja so ein bisschen okay, also er hat Kontakt schon mit der GRM gehabt, mit der Groupe Recherche de Musical. Nee, also er fängt an, in 71 zu arbeiten mit Michel Gillot, und dieses Album ist genau die Jahr davor. Ich glaube, vor, dass er wirklich als Assistent von Pierre Schaeffer fängt an, auch in die Studio von der GRD, GRM, Groupe de Recherche Musicale, zu arbeiten fängt. Und das... Die CD, die du angesprochen hast von Michel Gillot, ist Ende November erschienen. Musik konkret von 1970 bis 1971, glaube ich, von Michel Gillot. Genau, 25. November ist das erschienen. In Brokkoli. Brokkoli ist das Label, das französische Label, wo das erschienen. Unter Brokkoli. Ja, Brokkoli, genau. Es gibt es als CD und auch als runterladbare Dateien als FLAC und MP3 und verschiedene andere. Und ja, vielleicht machen wir gleich weiter mit einem Stück aus dem Kreis der Komponisten, der von konkreter Musik, von ja, Musik konkret, und zwar der eben angesprochene François Beil. Der hat ein Stück geschrieben, über die Themen werden wir gleich sprechen, gemacht, zusammengestellt, montiert. Das heißt L'Oiseau Chanteur. Ja, das war das Stück, das ich jetzt... L'Oiseau Chanteur. Genau. François Bayle. Und von François Bayle. Und François Bayle ist auch derjenige, der den Begriff Akusmatik so wieder ins Spiel gebracht hat. Das ist ja ein Begriff, der sich leider in Deutschland, glaube ich, nicht so richtig etabliert hat. Also es gibt so eine eingeweihte Kenner Gruppe von elektroakustischer Musik, die auch mit dem Begriff was anfangen kann, aber eigentlich ist er mehr so im Französischen und in Kanada beheimatet, die akusmatische Musik und die Akusmatik. Ich habe in einem Artikel gefunden, dass es so eine witzige Geschichte dazu noch gibt, und zwar, dass sich der Begriff Akusmatik bezieht auf eine Pythagoras-Überlieferung, der zufolge nur seine engsten Schüler ihn bei seinem Unterricht sehen durften. Die neuen Schüler mussten hinter einem Vorhang Platz nehmen und konnten so weder die erklärenden Gesten noch die Physiognomie des Pythagoras sehen. Ihnen fehlten somit alle visuellen Informationen, sodass ihr Verständnis des Unterrichts lediglich durch ein intensives Hören möglich war. Diese Schüler wurden Akusmatiker genannt, da sie auf die akustische Wahrnehmung angewiesen waren. Und das war wohl mit ein Grund, warum dieser Begriff von François Bayle dann auch so versucht wurde, als ja vielleicht als Nachfolgebegriff auch für den Begriff Musik konkret zu etablieren. Ich habe mich auch gefragt, weil wir sind da wirklich mit der Person auch von Michel Schum beschäftigt, und ich glaube, dass seine Arbeit wirklich war auch das ganze experimentelle Musik konkret zu ins Theorie zu bringen. Und ich weiß nicht, falls mich mit Stockhausen in Köln jemand hat diese Arbeit auch wirklich gemacht. So vielleicht von Wörter ist auch Akusmatik, Musik viel mehr theorisiert worden. Ach so, durch Wörter vielleicht. Da kenne ich mich jetzt so konkret nicht aus. Also ja, aber wir sollten auf jeden Fall festhalten, dass der Michel Chaillot auch da, also praktisch, er ist Musiker, der Musik konkret macht, und er ist auf der einen Seite Theoretiker, der viel schreibt, der Texte geschrieben hat, über 30 Bücher, über verschiedene Themen. Ein riesigem. Riesiges Werk sozusagen. Und sich auch mit der Filmmusik oder dem Verhältnis von Visualität und Akustik oder also Hörbarem auseinandersetzt. Filme über die Musik oder den Ton bei David Lynch Filmen. Darüber hat er ein Buch geschrieben und andere Regisseure, die ihm wichtig erschienen. Und das ist schon was Besonderes, dass er sich eben sehr mit seinen Texten auch bemüht hat, die Musik konkret oder die akusmatische Musik zu verständlich zu machen, auf der einen Seite jetzt nicht in so einer Banalisierung, sodass ja, jeder muss es verstehen und deshalb mache ich mich da möglichst einfach, sondern so die einzelnen Aspekte von Musik konkret anzusprechen. Bevor wir jetzt weiter vielleicht, oder? Ja, ich wollte noch kurz etwas sagen über Akusmatik und besonders über Akusmonium, dass man ein Hört gedacht hat, auch für um die Musik konkret der Akusmatikmusik zu spielen. Und zwar diese Akusmonium, die eigentlich ein Lautsprecherorchester ist. Ein riesiger Raum voll von Lautsprecher, wo man dann auch in Raum, also in spazialisieren, kann man das sagen? Spazieren auch? Gehen können. Nee, nicht spazieren gehen können. Nee. Also im Raum das Ton setzen. Ach so, ja. Ja. Verstehe, ja. Und ich finde es ein schönes Ort, um das Kollektiv auch zu hören. Weil der du hattest das mal erlebt? Also du hast mal ein Konzert mit dem Akusmonium erlebt? Ja, ich war einmal in Paris, also für ein Konzert von Michel Chaillot auch, in Présence Electronique. Das war in 2012. Und das war, also das war für mich das erste Mal auch, dass ich überhaupt Akusmatikmusik im Konzert gehört habe. Und die zweite Mal war es in im Ostfrankreich, im Osten. Und das war eine ganze Nacht in ein Akusmonium. Das Idee war eigentlich, drin zu schlafen. Und dann manchmal verliert man der Wahrnehmung von der Musik, wenn man langsam einschläft und ja. Und das war in Nuit Bleu, die auch eine Akusmatik, ein Festival für Akusmatikmusik ist. Okay, also ich habe nur ein Foto gesehen, das gab, glaube ich, 2011 oder 12 in den im ZKM, also in Karlsruhe, in dem Zentrum für Kommunikation und Medien in Karlsruhe, gab es eine Aufführung auch mit dem Akusmonium, wo, ich weiß nicht, wer da war, François Bell kann sein, und da sind Fotos zu sehen und das sind offensichtlich so auch so angemalte, so rot-rötliche Kugeln oder auch so unterschiedliche geformte Lautsprecher, die also im Raum verteilt sind, so wie ich das richtig verstanden habe oder gesehen habe. Ich glaube, also meine Akusmonium hatte keine rote Form, aber ich glaube, das ist auch immer ein bisschen von Stück abhängig gewesen. Ach so, okay. Ja. Was hören wir jetzt? Wir hören jetzt vielleicht noch ein Stück mit Vogelbezug von Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer darf natürlich, muss unbedingt vorkommen in einer Sendung über Musik konkret, weil er als der Erfinder, als der erste Macher von Musik konkret gilt und dazu auch einiges am Anfang zumindest einiges theoretisch beigetragen hat. Und er hat ein Stück gemacht, das heißt ganz einfach L'Oiseau. Thank you. Voulez-vous pour terminer et sans autre arrêt une pochette surprise? Oh non, non, pas ça, non! Ah non, je vous en prie, c'est pas possible. Ah oui, j'aime mieux ça vraiment. Hein. C'est tellement plus joli. Et alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que c'est plaisant ou non? Les trois univers du lent. Alors, Pochette Surprise. Die Pochette Surprise ist eigentlich eine Überraschungstüte, als Sie das vielleicht gehört haben. Wo man irgendwelche verschiedene Objekte, also es ist meistens für Kinder auch gemacht, aber kann man auch wahrscheinlich als Erwachsene das kaufen. Und ja, das war ein Hommage zu der Überraschungstüte von Pierre Schaeffer. Ja, und Pierre Schaeffer, wir hatten es schon angesprochen, ist ja einer der, mit dem sozusagen die Musik konkret entstanden ist oder erstanden ist. Die Zeit, in der das war, ist eigentlich gar nicht so unbedingt vielleicht so günstig gewesen. Oder man, das könnte man vielleicht, könnten wir gleich diskutieren. Ja. Also bekannt wurde Pierre Schaeffer ja so ungefähr 48 mit dem ersten Erscheinen von Stücken der Musik konkret, und soweit ich seinen Lebenslauf im Blick habe, hat er da so 43 schon im französischen Radio, im Pariser Radio angefangen. Ja, es ist wirklich innerhalb von der französischen Radio in Paris, dass die Musik konkret, also diese Teil von der Musik konkret, sich mit Pierre Schaeffer entwickelt hat. Und das ist eigentlich, also Pierre Schaeffer ist ein bisschen anders als die ganze, die Gruppe, die dann herum ihm mitarbeitet, und weil er eigentlich nicht, also er hat auch komponiert, aber er hat besonders eine ganze Menge von Etudes gemacht. Die sind eine riesige Sammlung von Klang, dass er wirklich mit viel Rigorität, also organisiert, dass er ziemlich organisiert hat, um so eine Art von Wörterbuch von Klang zu sammeln. Willst du noch etwas sagen, Heiner, über diese Figur von Pierre Schaeffer, der heilige Vater von der ganzen Gruppe ist, kann man sagen? Ja, das ist gut, wir haben jetzt ja noch nicht so viel über ihn gesprochen, deshalb, er ist auf jeden Fall eine interessante Person gewesen, der auch mit der ihm eigenen Entschiedenheit das auch vorangetrieben hat. Ich hatte gerade gesagt, dass es nicht unbedingt die günstigste Zeit ist, also 43. Ich glaube, er hat sogar kurz vor der Befreiung Paris schon angefangen mit den Arbeiten. Er war wohl da in einem eine Radiostation, die ihm so Freiheiten gegeben hat. Vielleicht durften die auch nichts Eigenes senden, und er konnte dann im Radiostudio erstmal da arbeiten, woran ihm gerade gelegen war. So. Ja, eigentlich, das war diese Leute, die im Radio arbeiteten, arbeitete die ganze Tag in ihrem Beruf Tätigkeit, und hatten aber noch die Möglichkeiten, am Abend die Studio zu benutzen. Das ist innerhalb diesem Studio, weil man auch in der Zeit nicht eine Home Studio hatten, sondern es war nur in Studio, die schon gebaut waren, möglich zu arbeiten. Ja, und das Besondere ist eben auch, dass das auch so eine Konsequenz auch über in die digitale Zeit hinein hat. Also konkret arbeitete Pierre Schaeffer und viele der anderen Musik konkret Musikerinnen und Musikern mit dem Tonband. Also das ist, glaube ich, vielen gar nicht so unbedingt klar. Also dass sie wirklich da so eine Tonbandmaschine stehen hatten mit Schneidemöglichkeit, mit auch etlichen Effektmöglichkeiten, also Bearbeitungsmöglichkeiten, das Band rückwärts laufen lassen, das Band schneller laufen lassen, das mehrere Spuren übereinander zu legen. Auch sogar, das war mir gar nicht so klar, dass es sowas wie eine Springer-Maschine oder Springer-Maschine gab oder gibt, die es ermöglichte, sozusagen die Beschleunigung einer Aufnahme, also die zeitliche Beschleunigung einer Aufnahme abzutrennen von deren Ton, also dass die Tonhöhe praktisch nicht erhöht wurde, wenn die das Band schneller abgespult wurde. Dafür gab es auch schon eine Maschine. Und diese Maschinen waren wohl alle relativ neu, dann auch in den Studios am Anfang, Mitte der 40er, 50er Jahre und boten eben eine Möglichkeit, ja, an der konkreten Musik zu arbeiten. Ja, das war da ein wirklicher Punkt von der konkreten Musik, diese Physikalität von der Tonarbeit, die wirklich auch, man ist gestanden und hatten vielleicht so diese im rechten Hand eine Schere und dann noch wahrscheinlich eine Zigarette in die andere und hier noch ein Stück Tonband am Boden, alles was schon geschnitten war. Und muss ich auch sagen, durch ein paar Interviews, das ich gehört habe in der französischen Radio, ich glaube, etwas ziemlich erotisch fast in der Zugang zu, also in diese Beziehung zu der Material, Tonbandgerät und Tonband. Okay, ja. Ah. Vielleicht als Hörbeispiel aus dieser Zeit von Pierre Schaeffer, eine von seiner vier Etüden, Geräuschetüden, die Etude Violet, genau, die hören wir jetzt. Das war dann dieses violette Stück. Das violette Stück, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben, dass es sich sehr ähnlich anhört wie Le Chemin de Fer oder so. Oui, Étude für Train, Chemin de Fer. Ja, genau. Wir haben uns gerade gedacht, falls das nicht gemischt worden war. Aber ich glaube, er hat das, also man hört sowieso sehr gut, wie er gesammelt hat, verschiedene Qualität über eine Thematik von Pierre Schaeffer, ja. Und vielleicht können wir auch jetzt direkt diese Train de Piano von Michel Sion uns fangen zu spielen, vielleicht nicht die ganze Stück für diese, weil die ziemlich lang ist. Ja, das ist, glaube ich, 30 Minuten lang. Genau. Train de Piano. Genau, das, ich glaube, es ist auch für ihn was Besonderes in dem Sinn, oder für die Musik konkret, na, so besonders ist es nicht, aber besonders in dem Sinn, dass es auch bezieht sich auf die aktuelle Musik der Zeit. Also es ist ja eine Verwendung von präparierten Klavierklängen, die da von ihm montiert werden, und das können wir jetzt gleich mal hören. Thank you. Thank you. Ja, wir haben ausgeblendet das längere Stück Train de Piano von Michel Giaux, nur zur Hälfte abgespielt. Es würde sonst 33 Minuten lang gehen und wir wollen noch einiges weitere spielen. Im Zusammenhang mit Train de Piano scheint mir wichtig zu sein, dass es die meisten der Aufnahmen bzw. der Werke, also die konkret Musiker sprechen von ihren Werken, also wobei die Trennung zwischen Komposition und Ausführung, Interpretation ja dabei flachfällt, weil sie diese Montage, Aufnahme und Bearbeitung ja alles in einer Person machen. Also es gibt vielleicht kurze Skizzen, wie sich so ein Verlauf der Musik gestalten könnte, aber es gibt keine Partitur im klassischen Sinn. Das ist auch eine Diskussion gewesen, die es dann öfters gab, auch von Pierre Schaeffer damals postuliert, dass eben die Trennung zwischen Interpret und Komponist aufgehoben ist, in der Musik konkret. Und bei Train du Piano ist eben erkennbar, dass, okay, das sind Klaviere, die präpariert worden sind und eingespielt von vielleicht Michel Giaux, ich weiß es jetzt nicht genau, und dass diese Arbeit eben vorwiegend im Studio stattfindet. Nicht, dass jetzt ein Musiker durch die Stadt läuft und Aufnahmen macht von interessanten Geräuschen und da eine ganze Sammlung anlegt und mit diesen Arbeiten dann ins Studio geht und die montiert, übereinander packt oder Verläufe gestaltet, sondern dass eben extra was für dieses Werk, für das jeweilige Werk, Klänge produziert werden, Klangerzeugnisse, Klangereignisse. Und Pierre Schaeffer hat es dann noch ein bisschen mehr katalogisiert oder kategorisiert, dass es eben die Klangobjekte gibt, dass es praktisch das, der Ausgangspunkt ist, ein Klangobjekt zu haben, das aufzunehmen und den Zusammenhang dann herzustellen durch die Bearbeitung, Komposition, Montage und so weiter, was er dann, wo er dann den Übergang sieht vom Klangobjekt zum musikalischen Objekt. Genau, das war wirklich innerhalb von diesem Studio de Création, so, wo es verschiedene Boden gab, verschiedene Wände, verschiedene Qualität von Texturen, wo man könnte auch künstlich Ton wieder produzieren, also wieder aufnehmen und gar nicht Kilometer von Ton, das man irgendwo aufgenommen hat und dann schneide zusammen mit irgendwelche eigenen Regeln. So. Es war eine Komponierungarbeit. Wir werden auch gleich ein neues Werk von, also nicht neues, ein Werk von Michel Giaux, das Requiem, dieses Stück, wofür er auch einen Preis bekommen hat, als er ziemlich jung war, noch ziemlich jung auch in der GRM, diese Gruppe von der Gruppe der Recherche. Und die auch wirklich ziemlich wirklich komponiert ist mit einem Spiel von parallel zwischen der Anfang und die Ende. Wir werden die zweite Teil von dieser Requiem hören. Die fangen an mit Sanctus 73. Ha ha ha! Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et pardonne-nous nos offenses, mais ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Ainsi soit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Cum sanctis tuis aeternum, quia pius es, quia pius. Et lux perpetua luce a Deis, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es, quia pius es. Lux aeterna luce a Deis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. Aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis, cum sanctis tuis.